Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Todesfall wird vorbereitet. Wir bringen ein Kriminalhörspiel in 3 Fortsetzungen von Jack Popplewell. Heute das 1. Kapitel: Mr. Bilby hat Glück. Guten Tag, mein Name ist Bilby. Ja. Bilby, ich bin doch hier richtig bei Mr. Murray. Ja, allerdings. Und was wünschen Sie? Sie sind Mrs. Murray, gnädige Frau? Ja. Ihr Gatte hat mich nämlich für heute um 3:30 bestellt. Es ist doch nicht so spät. Nein, es ist genau 3:30. Bitte kommen Sie doch rein und sagen Sie, was Sie wünschen. Ja, danke. Ich komme von der Cosmopolitan-Versicherung. Ah, ja. Ihr Gatte war so freundlich, mich für heute 3:30 zu bestellen. Heute ist doch der 22. Ja, heute ist der 22. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen wollen, mein Mann wird gleich kommen. Oh, danke. Aber bitte stören Sie Ihren Mann nicht. Ich habe Zeit, ich kann warten. Ich möchte auf keinen Fall Umstände machen. Ja, schon gut. Ich sage es meinem Mann sofort. Und wenn Sie sich hier nur einen Moment gedulden wollen. Ja, natürlich, natürlich, selbstverständlich. Sehr gern. Herzlich gern, wenn ich mal so sagen darf, liebe Frau. Herzlich gern. Sie sind ja immer noch da. War mein Mann denn noch nicht hier? Nein, aber das macht nichts, gnädige Frau. Ich hab's ja wirklich nicht eilig. Ich habe ihm aber gesagt, dass Sie hier warten. Ja, ist schon gut. Er wird noch zu tun haben, nehme ich an. Ich weiß ja, wie das ist. Und wie gesagt, ich bin das Warten gewohnt. Es ist sozusagen ein Teil meines Berufes. Von Beruf Warter, nicht wahr? Ich sage meinem Mann jetzt nochmals, dass Sie hier sind, Herr... Bilby, gnädige Frau, ja, Bilby. Danke. Aber bitte machen Sie wirklich keine Umstände. Ich könnte ja auch ein andermal wiederkommen, wenn es heute nicht passt. Na, aber woher denn? Er wird sicher gleich da sein. Bitte rauchen Sie. Ja, gern, bitte. Aber bitte nehmen Sie doch eine von meinen. Oh. Hier. Wo habe ich jetzt die Schachtel? Ach, so dumm. Ich muss sie im Wagen liegen gelassen haben. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Keine Ursache. Ja, ich bin gleich wieder zurück. Ich komme sofort zurück. Ich gehe schnell raus. Einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da, gnädige Frau. Ja, natürlich. Hier. Darf ich über die Terrasse? Aber selbstverständlich. Ich sofort wieder zurück. Wo ist denn der Mann von der Versicherung? Er holt Zigaretten aus seinem Wagen. Na, haben wir denn keine mehr? Ja, doch, natürlich, aber er will mir unbedingt eine von seinen anbieten. Er ist so fürchterlich höflich, dass er ihm auf die Nerven gehen kann. Ich finde Höflichkeit nur fürchterlich, wenn man sie von mir erwartet. Sag mal, was will er denn eigentlich hier? Willst du dich versichern lassen? Ja. Warum? Weil ich sterben werde. Sehr witzig. Kein Witz. Ich werde innerhalb der allernächsten Zeit sterben, ist das klar? James, ich verstehe dich einfach nicht. Was soll das? Hast du eine Vorahnung? Ja, die, dass du die Summe erbst, für die ich mein Leben versichern lasse. Ja, mir ist lieber, du bleibst am Leben. Mir nicht. Ich möchte dir nämlich beim Ausgeben des Geldes behilflich sein. Wenn du tot bist? Na, ich werde nicht tot sein. Es wird ein anderer sterben. Wer? Na, das wirst du noch erfahren. Wie gesagt, ein Todesfall wird vorbereitet. Ich brauche einen, der für mich stirbt. Das heißt, genau genommen, ich habe schon einen. Ah, da kommt ja dein Freund zurück. Bin schon wieder da. Oh, da sind Sie ja, Mr. Murray. Nun mussten Sie wohl gar auf mich warten. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Das wollte ich nicht, Mr. Murray. Schon gut, schon gut, schon gut. Ja, darf ich Ihnen nun eine von meinen Zigaretten... Oh, Sie rauchen ja schon. Verzeihung. Gestatten Sie, dass ich mir eine anstecke. Natürlich. Oh, danke. Dann hätte ich auch eine von meinen rauchen können. Vielen Dank. Danke schön, bringt schon. Geht schon. Bitte nehmen Sie doch Platz. Oh, vielen Dank, Mr. Murray. Sie haben eine reizende Wohnung. So komfortabel und doch gemütlich. Viel Atmosphäre, ja, wie man so Sie, zu sagen pflegt, ja. Da ohne diese Atmosphäre könnten Sie wohl gar nicht sein, nicht? Hier schreiben Sie also Ihre Werke. Nein, mein Mann schreibt immer drüben im Gartenhaus. Ah ja, das habe ich gesehen, das kleine Häuschen. Ganz entzückendes Häuschen, soweit man es von außen beurteilen kann natürlich. Sicher eine Oase der Ruhe, nicht wahr? Mr. Bilby, ich habe um Ihren Besuch gebeten, weil ich mich versichern lassen will. Ich habe gehört, Ihre Gesellschaft ist zuverlässig und gut. Es ehrt mich, wenn Sie das sagen. Und Sie haben recht. Die Cosmopolitan ist eine der größten Gesellschaften der Welt. Unsere Deckungsrücklagen belaufen sich auf... Moment, ich kann Ihnen die genaue Summe sagen. Oh, das ist nicht möglich. Sie dürfen auch über große Summen abschließen? So hoch Sie wollen, jederzeit. Es kommt nur leider selten vor. Schade. Neulich, da hatte ich einen Abschluss. 10.000 Pfund. Ach, tatsächlich. Das bedeutet eine schöne Provision. Nun ja, man hat ja solche Fälle nicht alle Tage, nicht wahr? An welche Summe hatten Sie denn gedacht, Mr. Murray? Ja, ich schätze 50.000 Pfund. 50.000? Ach so, das ist eine das schöne Summe. Ja, sicher. Aber ein außerordentlich weitblickender Einfall Ihrerseits und sehr vernünftig. Ihre Gemahlin und Ihre Kinder werden Ihnen da einmal sehr dankbar sein. Ich meine nicht heute, morgen, später natürlich. Ich meine, weiter Ferne Kinder natürlich. Haben wir nicht. Oh, Verzeihung, das wusste ich nicht. Naja, das kann ja noch werden. Umso mehr spricht es für Sie, gnädige Frau, wenn sich Ihr Gatte so hoch versichern lässt. Ja. Meiner Meinung nach tun wir zu viel für unsere Frauen und so wenig für unsere Witwen. Großartig. Das ist eine Formulierung. Ganz James Murray, wenn ich das so sagen darf. Mr. Bilby, ich habe nicht viel Zeit heute. Ich möchte zunächst nur ein paar Angaben von Ihnen. Erstens mal, wie hoch wird die jährliche Prämie? Sie sagten 50.000 Pfund? Ja, allerdings, das sagte ich ja. Ja, dann, wie alt sind Sie im Augenblick? Das muss ich leider fragen, aber bei uns Männern ist es ja nicht so schlimm. Nicht? 36. Aha, ja, dann kommt noch eine Frage. Wollen Sie eine Altersversicherung oder eine Lebensversicherung? Eine Lebensversicherung. Das heißt also, dass Sie Versicherungssumme erst im Falle Ihres Todes ausbezahlt haben wollen. Sie, genau das will ich. Mhm. Wie hoch wäre da die Prämie? 645 Pfund im Jahr. Das ist natürlich unverbindlich. Bitte vielmals um Verzeihung, aber bei solchen Summen, da müsste ich erst genau rechnen. Natürlich. Meine Tabellen reichen da nicht aus. Mein Kopf schon gar nicht. So viel Zeit habe ich jetzt nicht. Gehen Sie nach Hause und rechnen Sie genau und dann kommen Sie vielleicht wieder. Selbstverständlich, sehr gerne, natürlich, Mr. Murray. Dann erwarte ich Sie am Dienstag. Geht das? Selbstverständlich, Dienstag. In Ordnung. Um dieselbe Zeit? Ja, 2 Uhr. 2 Uhr, vielen Dank. Und auch vielen Dank, dass Sie an mich gedacht haben, Mr. Murray. Ja, auf Wiedersehen, Mr. Murray. Auf Wiedersehen, Mr. Murray. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, wenige Frauen. Ja, es war mir wirklich ein Vergnügen. Wiedersehen. Ein Sherry, Liebling? Ja, bitte. Bitte? Danke. James, was soll das alles? Was hast du vor? Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich finde es furchtbar. Und ich finde es faszinierend. Auf der einen Seite dieser kleine, übergeschäftige Mann mit der riesigen Versicherungsgesellschaft im Rücken. Auf der anderen Seite ich ganz allein, der allerdings mit deiner Unterstützung ein Vermögen aus ihr Haus holt. Ja, willst du mir nicht wenigstens erzählen, wie du das alles machen willst? Alles zu seiner Zeit. Danke. Interessiert dich eigentlich gar nicht, warum ich es tue? Ja, warum? Weil es aus ist. Völlig aus. Das hast du schon so oft gesagt. Finanziell sind wir nach deiner Meinung immer am Rande des Abgrunds. Ja, Tom. Wir sind nicht mehr am Rand, wir sind bereits drin. Frag Dennis. Er als mein Verleger weiß das sogar besser als ich. Und deshalb willst du jemanden töten, umbringen? Es ist jemand, den ich kaum kenne. Ja, aber... Den ich weder hasse noch fürchte. Er kennt mich genauso wenig und hat auch nichts gegen mich. Also ich brauche lediglich seine Leiche und dich, damit du diesen Toten als mich, als deinen Mann identifizierst. Das ist alles. Das heißt, dann bekommst du, das heißt wir, 50.000 Pfund. Für mich bin ich der wichtigste Mensch überhaupt. Deshalb will ich auch weiterleben. Weiterleben mit dir und 50.000 Pfund. Verstehst du das? Langsam ja. Nur... Wie kann ich eine fremde Person als deine identifizieren? Auch das werde ich dir noch genau erklären. Ich habe alles bedacht. Wozu habe ich Fantasie? Und wer ist der Mann, den du... Ich war neulich im Café auf eine Tasse Tee. Da saß ein Mann an meinem Tisch. Wir kamen ins Gespräch und da stellte sich heraus, dass er zur selben Zeit wie ich in Burma war im Krieg. Kanntest du ihn vorher schon? Mhm. Sieht er dir ähnlich? Na, er hat etwa meine Figur, meine Größen, das genügt doch. Mehr ist nicht nötig. James, ich verstehe dich einfach nicht. Das ist doch unmöglich, dass... Wohin gehst du? Wir bekommen Besuch. Lass du nicht den Laden. Was? Das ist dein Auto? Fast ein Museumsstück. Hallo, Adams. Kommen Sie gleich hierher, über die Terrasse. Sag mal, wer ist das eigentlich? Das wirst du gleich sehen. Er ist Stuart Adams. Er will unseren Bungalow mieten. Mhm. Ah, Tag, Adams. Kommen Sie herein. Tag, Allersitz. Das ist meine Frau. Tag, freut mich. Guten Tag. Wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Oh ja, danke. Ja, kommen Sie. Kommen Sie, setzen Sie sich. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, wir haben uns ganz zufällig kennengelernt, nicht wahr? Wo denn? In London, in einem Café. Bei einer Tasse Tee. Ja, genau. Aber angeblich haben wir uns schon 1945 in Rangoon getroffen. Schöne Zeit damals, was? Ja. Verdammt nochmal. Sie entschuldigen mich bitte, ich muss noch schnell... Bleib doch da, Liebling. Schenkt Mr. Adams einen Whisky ein. Sie trinkt noch einen, oder? Ja, nicht werdig. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mr. Adams wird eine Zeit lang unser Nachbar. Er bezieht unseren Bungalow. Ja, das hast du bereits gesagt. Bitte, Mr. Adams. Oh, danke. Cheerio. Cheerio. Ja, dieser Bungalow. Genau das, was ich brauche. Er liegt sehr einsam. Eben. Schreiben Sie vielleicht auch ein Buch? Oh, bitte nein. Ich bin froh, wenn ich ganz lesen muss. Nein, nein. Ich möchte nur meine Ruhe. Waren Sie immer allein? Am liebsten ja. Dummerweise habe ich mal geheiratet. Was? Sie sind verheiratet? Na, ich war es. Vorher ist ja geschieden. Ja, hübsch haben Sie es ja. Ja, finden Sie. Ja. Ganz beachtlich. Der Bungalow ist nicht so eingerichtet. Ja, ist auch nicht nötig. Bett, Tisch, Stuhl genügen mir. Wenn es geht, noch einen Eischrank für Getränke. Vorhanden. Sie haben den Bungalow noch gar nicht gesehen. Ja, wozu auch? Ihr Mann hat ihn doch beschrieben. Nein. Sie sind überhaupt sehr großzügig, Mary. Wieso denn? Ohne Miete? Ich habe immer gedacht, für nichts gibt's nur eins. Nichts. Na, Ausnahmen bestätigen die Regel. Noch ein Whisky? Danke, ja. Wo kommen Sie eigentlich her? Ja, Sie werden lachen, aus Schottland. Oh, Sie sprechen aber gar keinen Akzent. Naja. 3 Jahre Amerika, 2 in Südafrika, der Krieg vorher. Ja. Und zur See bin ich auch noch gefahren. Ja, natürlich. Aber Ihre Familie lebt noch in Schottland, hä? Lebt? Nö. Liegt. Was? Ja, auf einigen Friedhöfen. Ach so. Ich habe keine Familie mehr. Außer meiner ehemaligen, aber die hat sicher schon meinen Namen vergessen. Na, egal. Ich war schließlich auch kein Engel. Prost. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. So, könnten Sie mir jetzt die Schlüssel geben vom Bungalow? Ich will Sie nicht länger aufhalten. Aber was denn? Nein, Sie halten uns doch gar nicht auf. Im Gegenteil, Sie interessieren mich. Sehen Sie, Ihre Lebensgeschichte ist interessant. Erzählen Sie doch ein bisschen mehr, bitte. Wozu? Ich mag's nicht, wenn man mich so unter die Lupe nimmt. Ja, unter die Lupe nimmt. Wissen Sie, ich habe so meine Launen. Ja. Manchmal will ich meine Ruhe haben, nichts reden, nichts hören, niemanden sehen. Und dann will ich wieder Krach machen, Fensterscheiben einschlagen und so richtig auf die Pauke hauen. Ja. Verstehen Sie das? Ja, natürlich verstehe ich das. Tja. Möglicherweise hat das meine Frau gestört. Tja. Sie hätte einen heiraten sollen, der brav spart, Geld auf die hohe Kante legt und so, für die schlechten Zeiten. Na, so ein Blödsinn. Sicher kommen mal schlechte Zeiten, aber wer garantiert mir, dass ich sie erlebe? Ja, das weiß kein Mensch allerdings. Und bin ich jetzt auch froh, dass ich niemanden habe, der von mir einmal etwas erwartet. Ich kann leben, wie ich will, kann sterben, wann es mir passt. Oder wann ich eben dran bin. Ne? Kein Mensch wird es bedauern. Jetzt werde ich sentimental. Vielen Dank für den Whisky. Trinken Sie noch einen? Nein, nein, danke. Nicht mehr. Kann ich jetzt die Schlüssel haben, Mr. Murray? Ja, ich hoffe, Sie besuchen mich mal, wenn ich eingerichtet bin. Mit Ihrer Frau natürlich. Für Getränke sorge ich dann schon. Wir werden sehen. Kommen Sie, hier sind die Schlüssel. Mhm. Sie wissen doch Bescheid. Öl müssen Sie noch kaufen. Elektrisch Lichter haben wir dort leider nicht. Ja, das macht nichts. Alles, was ich dringend brauche, ist keine Zeitung, kein Fernsehen, kein Radio. Das genügt mir. Telefon ist draußen. Ja, das wird einrosten. Also, nochmals vielen Dank. Das heißt, eine Frage hätte ich noch. Ja. Ja, bitte? Warum tun Sie das alles? Warum? Nehmen Sie mal an, ich bin ein Philanthrop. Ja, auch nicht schlecht. Na dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn Sie was brauchen, dann rufen Sie mich an, ja? Okay, tue ich. Nali, wie gefällt dir der Typ? Es gibt sicher jemanden, der dir weniger ähnlich sieht. Im Leben bestimmt, aber hinterher... Wird sich auch nichts ändern. Oh, sehr viel. Für mich war wichtig, dass es hier niemand gibt, der sich um ihn kümmert, der ihn kennt. Er hat mir erzählt, dass er Schwierigkeiten mit der Polizei gehabt hat. Na, kann es was Besseres geben? Na, also manchmal kommt es mir vor, als ob ich verrückt bin. Ja, ja. Nein, nein, ganz im Gegenteil, Liebling. Ich bin sehr gescheit. Gescheiter als viele, viele, viele andere Menschen. So, die würden ja sonst alle dasselbe machen und das würde auffallen. Was willst du denn mit Stuart machen? Wie willst du das machen? Ich sage es dir rechtzeitig. Wir werden uns dann einige Zeit nicht sehen. Mindestens ein Jahr. Oh. Aber du wirst von mir hören und dann, wenn alle Gefahr vorbei ist, werden wir wieder zusammenkommen. Sag mir, du liebst doch Südamerika. Wie wär's mit Montevideo? Ich mache nicht mit, James. Du hast ja kaum etwas dabei zu tun. Oh doch. Ich soll deine Leiche identifizieren, die gar nicht deine Leiche ist. Ich muss die Versicherungssumme fordern und kassieren. Ich kann einfach nicht. Es wird bestimmt klappen. Nein. Es ist ganz einfach und es muss sein. Wir könnten sonst nicht mehr weiterleben. Es wäre außen vorbei. Kein Schmuck, kein Kleid, keine Wohnung. Lee, ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht leben, Liebling. Ich glaub mir, ich will dich nicht verlieren. Nie. Ich liebe dich so, dass es mir auf einen Menschen namens Stuart Adams nicht mehr ankommt. James. Also? Ich will's mir überlegen. Preis! Tag, Mario, wie geht's? Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Danke, es geht gut. Kommen Sie rein. Wollen wir wieder eine Partie Schach spielen? Gerne. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, viel Arbeit, Sie wissen ja. Immer noch Verbrechergeschichten? Es geht nun mal am besten. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke. Eigentlich müsste ich ja Verbrechergeschichten schreiben. Warum tun Sie es nicht? Erstens kann ich es nicht. Zweitens möchte ich Ihnen keine Konkurrenz machen. Und drittens fürchte ich, alle Leute zu enttäuschen, wenn sie erfahren, dass es in Wirklichkeit ganz, ganz anders aussieht als in den üblichen Geschichten. Ja. Sie meinen, was in den Büchern steht, das stimmt nicht. Selten. Sie haben die Farbenwahl. Sie sind also auch der komischen Meinung, es gibt nicht das vollkommene Verbrechen. Hm? Gibt's auch nicht. Oh, doch. Ja, aber sehr, sehr selten. Sie wissen, ich war über 40 Jahre in dem Geschäft. Die sogenannten vollkommenen Verbrechen kann ich an dem Finger einer Hand abzählen. Aha, ja, ja, den Slogan kenne ich. Verbrechen lohnt nicht. Ne? Ja, eben, eben. Also sehen Sie, wenn einer jemand umbringt, dessen Tod für ihn völlig sinnlos und wertlos ist, dann wird die Sache für uns schwer. Aber wer tut das schon? Vielleicht ein Verrückter? Schon ein Anhaltspunkt. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Ihre Dame steht falsch. So? Oh, ja. Verzeihung, ich bin heute etwas geistesabwesend. Wenn aber ein sehr intelligenter Mensch einen Mord begeht. Ein Mensch, der mordet, kann nicht intelligent sein, sonst täte er es nicht. Sie fangen an. Was? Ja. Ach so, ja, das Spiel. Ja. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht auch nicht. Ich habe nicht recht, weil ich recht haben will. Ich spreche aus Erfahrung. Sehen Sie, ein Mord ist mit Gefühlen verbunden. Wenn er noch so kaltblütig geplant und ausgeführt wurde. Irgendwann und irgendwie kommen die Gefühle hinzu und die verderben das Konzept. Und wenn die Gefühle nicht dazu kommen? Ach, das ist ja die Theorie. In der Praxis kommen sie immer dazu. Garde. Hä? Oh. Ja, rauchen Sie? Danke. Oh, danke schön. Ja, wollen Sie diesen Zug wirklich machen? Ich? Hm? Oh, nein, natürlich nicht. Darf ich Ihnen... Aber bitte, nehmen Sie ihn zurück. So, ja, ich glaube, das ist besser. Ja. Aber ich glaube Ihnen nicht ganz. Wenn einer wirklich klug ist, weder Gnade noch Reue kennt, wenn er seine eigene Eitelkeit von vornherein einkalkuliert, dann wird er es schaffen. Ja, vielleicht, ja. Wenn seine Nerven auf die Dauer mitmachen. Mir würde es schon auffallen, wenn er grundlos seine Zigarette so behandelt, wie sie ihre da. Bin ich? Sie sind am Zug. Ja. Preis, ich habe ein Problem. Das heißt nicht ich, aber es beschäftigt mich. Das wäre Verbrechen, Mord? Mord nicht, Erpressung. Sie? Nein, nein, nein, nein. Jemand, den ich seit langem kenne. Ich habe ihn erst neulich wieder getroffen in der Stadt. Er ist völlig verzweifelt. Das kann ich mir vorstellen. Warum gehen Leute, die erpresst werden, nicht zur Polizei? Nee, davor hat er eben Angst. Er hat Angst, dass irgendein Geheimnis herauskommt. Ach, das ist ja der Irrtum. Womit wird er denn erpresst? Ja, da habe ich keine Ahnung. Er sagt es mir auch nicht. Hm. Naja, ich könnte mir höchstens denken. Also passen Sie auf, mein Freund war während des Krieges in Burma. Mhm. Da muss was passiert sein. Er hat nämlich jetzt einen Mann getroffen, der damals mit ihm in Burma war. Und seitdem... Seitdem wird er erpresst? Ja. Geld? Mhm. Wie viel? Na, nicht viel. Hin und wieder 5 Pfund. Ja, so geht's an. Also, Ihr Freund muss sofort zur Polizei gehen, sonst kriegt er nie Ruhe. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Schach. Oh, das habe ich fast übersehen. Und was hat er gesagt, ich meine, Ihr Freund, als Sie ihm das geraten haben? Er will sich's überlegen. Ach, mit überlegen kommt er nicht weit, er muss handeln. Glauben Sie, dass von seinem Geheimnis, also von dem, was er befürchtet, nichts an die Öffentlichkeit kommt? Zuerst wird der Erpresser erledigt und wenn der andere nicht gerade ein Mörder ist, nein, dann... das ist er nicht, nein. Sie wissen also doch... Nein, nein, nein, nein, ich weiß nur, was er nicht getan hat. Gut. Na, dann sagen Sie ihm, er soll sofort zur Polizei gehen. Im Übrigen matt, oder? Was? Nein, nein, nein, Moment mal. Also hier, ich kann noch hier. Ja. Ah ja, da ist der Springer und hier. Ach, dieser Läufer. Hätte ich doch vorher abgetauscht, aber meine Stellung war so sicher. Ist zu dumm, ich gratuliere. Wir hätten sowieso abbrechen müssen, da kommt Dennis, mein Verleger. Er war mit Lee spazieren. Sie kennen Dennis Gilmore? Sicher, sicher. Guten Tag. Guten Tag, schön, Lars. Du kennst Inspektor Price, Dennis? Ja, von früher. Guten Tag, Inspektor. Was, von früher? Also noch im Dienst, wa? Ja, aber wir hatten nicht dienstlich miteinander zu tun. Gott sei Dank, Inspektor. Gott sei Dank. Wo wart ihr? Wir sind die Klippen entlang gegangen bis zur Kapelle und dann übers Dorf zurück. Ja, mit einer kleinen Rast im See, Adler. Na, wir hatten eine Erfrischung sehr nötig. James Adams war auch im Lokal. Allein? Nein, mit einer Frau. Mit wem? Ich habe sie nicht gekannt. So, so. Ich dachte immer, er will allein bleiben. Wer? Er ist ein Bekannter von mir. Ich habe ihn unlängst in London gesehen. Sie waren beide in Burma. In Burma? Ach. James, ich muss leider weg. Ich kann heute nicht zum Essen bleiben. Wohin denn? Ja, eine kleine geschäftliche Verabredung. Mein liebstes Geschäft. Und wie heißt sie? Ach, Frauen kommen doch auf alles. Da seht ihr jetzt ein, dass ich weg muss. Ja, ja, ganz bestimmt. Übrigens, nur James, was ich sagen wollte. Als wir vorhin über die Klippen gegangen sind, da habe ich gedacht, das wäre doch ein Milieu für deinen nächsten Roman. Ein Spaziergang, ein schneller Stoß, ein Mensch ist verschwunden. Die Polizei sagt Unfall. Ja, ja. Wenn die Polizei so wäre, wie die meisten Verbrecher sie einschätzen, dann hätten sie recht. Das Thema haben wir eben schon gesprochen. Ja. Hast du dabei Schach gespielt? Ja, ja. Und er war so im Eifer, dass er sogar verloren hat. Oh. So was kommt selten vor. James, du lässt nach, zumindest beim Schachspielen. Naja, das ist doch Unsinn. Ich muss jetzt weg. Sandra wartet. Wann sehen wir uns denn wieder, Mittwoch? In Ordnung, James. Wiedersehen allseits. Wiedersehen. Höchste Zeit, dass der heiratet. Ja, ich weiß nicht, er ist zu kostbar, um Privatbesitz zu werden. Er muss einem großen Publikum erhalten bleiben. Ja, also James, ich glaube, ich gehe jetzt auch. Wie wollen Sie denn nicht zum Essen bleiben? Nein, vielen Dank, nein, nein. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich komme noch mit raus. Was ist denn das? Dennis Wagen. Er kommt sich darin vor wie in einem Düsenjäger oder in einer Rakete. Er braucht so einen Wagen zur Kompensation seiner Komplexe. Er wird noch mal zum Mond fahren. Sagen Sie, Sie haben Ihren Bungalow vermietet? Ja, habe ich, ja. An einen Bekannten. Ist es der, den Lee und Dennis vorhin gesehen haben? Ja, der, ja. So, da wären wir. Oh. Ein neuer Wagen? Nein, nein, nur frisch gewaschen seit einem Dreivierteljahr. Wiedersehen dann und wann spielen wir die Revanche? Ja, wann Sie wollen. Passt es Freitagabend? Freitag? Diesen Freitag? Ja. Doch, Freitag geht. Ja gut, dann kommen Sie bitte um 8. Wir werden allein sein, meine Frau muss zu einer Bekannten. Ja, ist gut. Mhm. Und James, ja? Ihrem Freund, ich meine den, der erpresst wird, er soll zur Polizei gehen, schnellstens. Ich werde es sagen, ja. Sind Sie auch sicher, dass nichts davon an die Öffentlichkeit kommt? Ja. Da ist nämlich noch was. Der Erpresser ist gewalttätig. Wer schützt meinen Freund dann, wenn der Erpresser aus dem Gefängnis entlassen wird? Oder wenn er vorher was merkt? Die Polizei? Er kann dann jederzeit Polizeischutz anfordern. Ah ja, also dann Wiedersehen. James? Ja? Es handelt sich doch nicht um Sie. Um mich? Oh nein. Wie kommen Sie denn darauf? Es handelt sich um einen Freund. Warum sollte ich erpresst werden? Oh, warum sollte er erpresst werden? Nein. Sie irren. Ganz sicher. Umso besser. Erzählen Sie mir am Freitag, was Ihr Freund beschlossen hat. Ja, das werde ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Was wolltest du? Es ist soweit. Oh, James, ich weiß nicht. Kannst du deinen Wagen für ein paar Tage entbehren? Ja, wenn du mir deinen so lange gibst. Selbstverständlich. Ja, wozu brauchst du denn meinen Wagen? Wirst du gleich sehen. Bitte, Holbridge, 234. Was willst du denn von Adams? Er wird noch nicht zu Hause sein. Hallo, James Murray hier. Schön, dass ich Sie erreiche. Meine Frau hat Sie heute im Dorf gesehen. Ja, man soll die Feste feiern, wie sie fallen, nicht wahr? Hören Sie, Adams, Sie haben mir doch mal erzählt, dass Sie was von Autos verstehen. Der Wagen meiner Frau ist nämlich nicht ganz in Ordnung. Na, wieso? Sie kennen ihn doch. Genau, ja. Und der hat manchmal so ein komisches Klopfen im Motor. Wenn Sie vielleicht den Wagen mal eine Zeit lang fahren, wissen Sie, bis man einen Mechaniker heute kriegt. Ja, eben. Vielleicht bringen Sie raus, was fehlt. Ja, das wäre sehr nett. Ich bringe Ihnen den Wagen morgen früh rüber. Schön. Danke und auf Wiedersehen. Würdest du mich jetzt bitte endlich mal in deine Pläne einweihen? Schließlich soll ich ja doch... Je weniger du weißt, desto überzeugender wird deine Unschuld nachher wirken. Du meinst, nachdem du... Nachdem ich tot bin. Für die anderen. Und das wird am nächsten Freitag sein. Unabänderlich. Unabänderlich, die Zeit drängt. Die Geschichte mit Adams und dem Mädchen, die kann gefährlich werden. Mein Fahrplan ist fertig. Es beginnt zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr. Die Viertelstunde habe ich für unvorhergesehene Zwischenfälle einkalkuliert. Und wo wird es passieren? Draußen in meiner Bude. Was in deiner... 19.45 Uhr kommt Adams zu mir. Er bringt einen Wagen zurück und lässt ihn vorne stehen, weil das Tor zu sein wird. Eine Viertelstunde später kommt Price, sieht das Auto, kurz nachdem Price im Haus ist, wird er den Wagen wegfahren hören. Ich werde ihn wegfahren, aber das weiß Price natürlich nicht. Price wird eine Leiche finden, die er für meine hält. Und dann wird eine Jagd nach Adams einsetzen. So, das ist alles. Aber wenn irgendetwas daneben geht... Das wird nicht. Und wenn, ich kann auch improvisieren. Das ist das Wichtigste bei einem großen geplanten Verbrechen. Improvisieren. Im Augenblick. Der Plan ist narrensicher. Was notierst du da eigentlich ständig in deinem Tagebuch? Oh, Verschiedenes. Heute zum Beispiel S.A. Hat heute angerufen. Werde ihn morgen treffen, werde vielleicht doch BPs Rat befolgen. S.A. Stuart Adams. Für eine Detektivin wärst du nicht geeignet. Das will ich auch nicht sein. Und BP, das ist Bill Price, ja? Ja, da gratuliere ich dir. Und was ist sein Rat? Daran soll er sich erinnern, wenn seine Kollegen das Tagebuch lesen. Und das werden die nach meinem Tod bestimmt. Siehst du, gestern habe ich zum Beispiel eingetragen, S.A. getroffen. Habe ihm wieder 5 Pfund gegeben. Wie soll das weitergehen? Werde einmal BP fragen. Das ist dokumentierte Erpressung. Jetzt wird mir langsam klar, du bist ein Teufel. Aber ein Schlauer und hoffentlich ein Liebenswerter. Du wirst am Freitag eine Freundin besuchen, geht es? Na ja, natürlich. Ich kann jederzeit zu Polly fahren. Sehr gut. Hm? Dann hätten wir alles. Nein, James. Wieso denn nicht? Fehlt was? Ich muss wissen, wie es geschieht, James. Sonst kannst du auf mich nicht rechnen. Ja. Das stimmt natürlich. Also du meinst, wie ich ihn töten werde. Ja. Also hör zu, unterbrich mich bitte nicht, bis ich fertig bin. Ich werde Adams zuerst hier zu einem Drink einladen. In meine Bude, vorausgehen, ihn rufen und wenn er kommt, 2, 3 kräftige Schläge mit dem Wagenheber genügen. Vorher habe ich in der Bude einiges Benzin verschüttet, ebenfalls aus einem Kanister, der in dem Wagen war, mit dem Adams gekommen ist. Ich werde ihn bitten, den Kanister füllen zu lassen, und der Tankwart wird sich erinnern, dass Adams bei ihm war. Na, und dann werde ich die Bude anzünden und in den Wagen steigen und abbauen. Inzwischen, und pass auf, das ist sehr wichtig, wird Bill Price gekommen sein. Er ist ja immer sehr pünktlich. Er wird hier ins Haus kommen, ich lasse natürlich die Türen offen, und er wird rufen. Er wird sich vielleicht wundern und wird sich dann dort beim Schachbrett hinsetzen und warten. Dann bricht das Feuer aus. Er wird zuerst hinauslaufen und dann aber sofort die Feuerwehr rufen. Alles Weitere geht dann automatisch. Man wird in den Resten der Bude einen ermordeten Menschen finden, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Man wird annehmen, dass ich es bin, und du wirst das aus winzigen Dingen, einem Ring oder was weiß ich, bestätigen. Ich werde meine Manschettenknöpfe aus Platin bei Adams einknöpfen, die wird nicht schmelzen. So, ist jetzt alles klar? Ja, James, es ist alles klar. Das Wetter für morgen Samstag. Unbeständig und weitere Abkühlung. Nachtfrostgefahr in den Niederungen. Wir brachten den Wetterbericht. Die genaue Zeit, es ist 19.40 Uhr. Wir setzen unser Programm fort mit Musik zum Abend. Du gehst? Wie verabredet, zu Polly. Ach so, ja, natürlich. James, dann... Ja, wir müssen Abschied nehmen. Für lange Zeit. Ich weiß. Mindestens ein Jahr. Liebling, es ist nicht leicht für mich. Meinst du für mich? Lee, wir dürfen jetzt nicht sentimental werden, sonst geht alles schief. Sieh mich gut an. Ich werde mich etwas verändern. Vielleicht werde ich blond werden. Und wohin wirst du gehen? Es ist, glaube ich, besser, wenn du es nicht weißt. Wir werden in Verbindung bleiben. Ja, wie willst du denn das machen? Durch die Zeitung, Morning Post, bei den kleinen Anzeigen. Kennwort, Montevideo. Montevideo. Freust du dich nicht? James, bitte lass den Plan fallen. Lieber hungern wir zusammen. Nein, es geht doch nicht. Die Sache ist völlig sicher und einfach. Wenn es aussieht, als ob etwas schief geht, naja, also gut, ich kann auch improvisieren. Und was machst du, wenn die Sache da draußen erledigt ist? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich nehme den Wagen mit dem Airbus-Kahn, also deinen Fahrer ein paar Kilometer, lasse ihn stehen, gehe zum nächsten Bahnhof, fahre zu dem Ort, wo ich mich aufhalten werde. Gar nicht so weit weg von hier. Und hast du keine Angst, dass man dich dort findet? James, überleg doch, die Polizei ist nicht dumm. Bestimmt nicht. Aber finden kann man nur jemanden, den man sucht. Und suchen werden sie Stuart Adams. So, nun komm, es wird Zeit, du musst gehen. Ja. Beboli, ich werde viel an dich denken. Ich habe das nicht gewollt, James. Ich wollte... Ruhig. Du musst gehen. Ich weiß. Also dann, alles Gute, James. Wiedersehen. Guten Abend, Mr. Merry. Mr. Bill, wie Sie? Ja, ich bin's. Ist das eine Überraschung? Was? Ich musste bei Ihnen vorbei. Ich war in der Nähe. Und da sagte ich mir, ich muss bei Ihnen vorbeischauen. Ja, das ist ja nett von Ihnen, Mr. Bill. Ich bleibe nicht lange. Ich bin ein Glückspilz. Mr. Merry, seit ich die große Police bei Ihnen abgeschlossen habe, bin ich ein Glückspilz. Das ist ja interessant, aber im Augenblick habe ich keinen Bedarf an irgendwelcher Art von Versicherung. Versicherung? Ach was, das ist passé. Ich bin nicht mehr dabei. Ach. Ich sage, ich bin ein Glückspilz. Glückspilz. Ich muss es Ihnen erzählen. Dann können Sie mich morgen. Morgen? Morgen, da schwimme ich bereits. Da gondle ich auf dem Atlantik und steche weiter in die Südsee und immer weiter, um die ganze Welt. 2-3 Jahre, Mr. Murray, auf einer Yacht. Ach, Mr. Murray, stellen Sie sich das Glück vor. In einer Zeitungsannonce, da lese ich plötzlich, ein Ehepaar sucht einen Reisebegleiter für eine Weltreise. Wollen Sie versichern? Nein. Ich habe mich gemeldet. Ich habe mich gemeldet und bin angenommen worden. 2-3 Jahre. Na, vielleicht 3, wenn es etwas schön ist. Was sagen denn Ihre Angehörigen dazu? Nichts. Weil ich keine habe. Ah, so. Sie sind der Erste, der das erfährt. 3 Jahre wird man sich wundern, wo Mr. Bilby hingekommen ist. Ja, das wird man sicher. Ja. Ist es nicht herrlich? Mhm. Morgen geht's bereits los. Ja, das ist wunderbar. Wunderbar. Lassen Sie die Leute nicht warten. Sie müssen sicher heute noch an Bord. Was? Oh, so eilt es nicht. Aber ich halte Sie auf. Nein. Oder eigentlich erst 3:15, hätte noch ein bisschen Zeit. Ich muss Ihnen erzählen, welchen Kurs wir nehmen. Das Mr. Bilby, hören Sie mal zu, Mr. Bilby. Es tut mir sehr leid. Ich erwarte Besuch. Verzeihung, das wusste ich natürlich nicht. Dann gehe ich vielleicht am besten. Entschuldigen Sie, ich bin bekannt aus dem Häuschen. So viel Glück. Und bei Ihnen hat es angefangen. Ja, dort habe ich gesessen. Und Sie haben gesagt, eine Police über 50.000 Pfund. Ja, damit hat es angefangen, Mr. Merrin. Oh, Ihr Besuch. Dann werde ich vielleicht doch lieber gehen. Tag, Mary. Abend, Adams. Das ist Mr. Bilby. Ja, guten Tag. Guten Tag, ja. Stimmt, ich bin Mr. Bilby. Der Mann mit dem großen Glück. Das bin ich. Aha. Lassen Sie sich von ihm erzählen. Auf Wiedersehen, Mr. Bilby. Springen Sie noch raus. Warten Sie. Ja, dann nehmen Sie sehen, der Reihen Platz, Adams. Wiedersehen. Bitte sehr, ja, danke. Ja, bitte, Holbridge, 234. Ja, Anne? Bist du schon da? Nein, ich komme bald. Na, ich weiß nicht, was er von mir will. Nee, den Wagen lasse ich hier. Nein, er hat mir versprochen, dass er mich nach Hause bringt. Bitte warte so lange, ja? Bitte. Also, bis bald. Ich habe mir das Radio ein wenig angemacht. Hoffe doch, das stört Sie nicht mehr. Aber keineswegs. Zigarette? Oh, bitte. Oh, Sie bluten ja. Wo denn? Na hier, die ganze Hand ist voll. Ach, ja. Ich muss mit der Hand ans Eck von der Garage gekommen sein. Diese dummen Schürfwunden, die bluten ja immer wieder. Wie Wahnsinn. Ja, da haben Sie recht. Tut noch gemein weh. Übrigens, der Wagen ist völlig in Ordnung. Ah, wirklich? Ja, ich dachte immer, weil der Motor so laut ist. Ja, das ist das Alter. Das kann ich von mir auch sagen. Sie bringen mich doch zurück, oder? Ja, natürlich. Ich muss nur noch schnell in meine Bude ein paar Briefe zukleben und so. Ich bin gleich fertig. In Ordnung. Schenken Sie sich doch was ein, einstweilen. Ja, danke. Werde ich gern. Ach, noch was. Ich muss da drüben meinen Schreibtisch verschieben. Wissen Sie, das ist so einer, den zwei Männer kaum von der Stelle bringen. Können Sie mir da helfen? Ja, aber klar kann ich. Naja. Sofort. Nein. Erst, wenn ich fertig bin, trinken Sie in Ruhe ein und dann kommen Sie nach. Also in 3-5 Minuten, ja? Gut, 3-5 Minuten, okay. Ich werde für Sie einen mittrinken. Ja, ist gut. Gut. So, dann wollen wir mal. Wir unterbrechen unsere Sendung und bringen das Zeitzeichen für 20 Uhr. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 20 Uhr. Wir setzen jetzt unser Programm fort. Hallo, James? James? James, sind Sie oben?

Er ist nie auf dem Schiff erschienen. Man ist schließlich ohne ihn weggefahren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Das letzte Mal wurde er an dem bewussten Freitag gesehen. Na, das sagen Sie erst jetzt? Ja, ich sah bisher nicht den geringsten Zusammenhang mit dieser Sache. Ich wusste ja nicht einmal, dass er hier war. Jetzt, Moment. Jetzt fällt mir auch noch was ein. Murray brachte doch diesen Bilby raus. Als er danach wieder reinkam, blutete er an der Hand und seine Manschette war auch blutig. Aber Stuart, warum hast du das denn nicht alles gleich gesagt? Ich habe mir doch damals nichts dabei gedacht. Er hat behauptet, er habe sich an der Mauer die Hand aufgerissen. Das ist doch nicht unwahrscheinlich. Jetzt wird ja alles klar. Wir müssen Murray finden, sofort. Ja, und Lee Mary verhaften. Denn ohne sie klappt sein Plan ja nicht. Halt! Nicht rangehen. Erst möchte ich abhauen. Ja, wieso denn? Sie haben doch nichts mehr zu befürchten. Haben Sie eine Ahnung? Sie glauben mir vielleicht, aber die Polizei braucht Beweise. Ihr einziger Beweis ist, dass ich zur Tatzeit am Tatort war. Nee, die sollen mich finden, wenn sie was von mir wollen. Stuart, bleib! Bitte, Stuart! Stuart! Er ist sympathisch naiv. Dann nehmen Sie schon endlich das Telefon ab. Hallo? Wer? Ja, der ist hier. Morrison. Ja? Bilby ist am Apparat. Er möchte Sie sprechen. Der Bayerische Rundfunk bringt Ein Todesfall wird vorbereitet. Wir bringen ein Kriminalhörspiel in drei Fortsetzungen von Jack Popplewell. Heute das dritte und letzte Kapitel. Gratuliere, gnädige Frau. Liebe Hörer, falls Sie die beiden ersten Sendungen dieser Kriminalreihe nicht gehört haben sollten, möchte ich Ihnen kurz schildern, um was es ging. Der Schriftsteller James Murray hat sich für 50.000 Pfund versichern lassen. Seiner Frau Lee gegenüber begründet er diesen Schritt folgendermaßen. Ich lasse mich so hoch versichern, weil ich sterben werde, Lee. Ich verstehe nicht. Für die Versicherung und die Polizei werde ich tot sein. Für dich und das Geld höchst lebendig. Ja, aber... Ein anderer wird für mich sterben. Er heißt Stuart Adams. Aber ich werde ihn, wenn es soweit ist, abends in mein Gartenhaus locken, umbringen und dann das Gartenhaus anzünden. Die Polizei wird eine völlig verkohlte Leiche finden. Alles scheint sich wie vorgesehen zu entwickeln. Da taucht ein Herr Morrison auf, der von der Versicherungsgesellschaft beauftragte Detektiv. Ich glaube die Geschichte nicht. Ein Mann lässt sich für 50.000 Pfund versichern und wird nach Zahlung der ersten Prämie ermordet. Die Leiche ist unkenntlich. Könnte es nicht sein, dass der vermeintliche Mörder die Leiche ist und der angeblich Ermordete lebt? Gar nicht so dumm, was Herr Morrison da kombiniert. Nur wird seine Theorie zerstört, als plötzlich Stuart Adams auftaucht. Mitten in einer Besprechung zwischen Morrison, dem pensionierten Kriminalinspektor Price, einem Freund des Hauses Murray, und Anne Daly, der Freundin Stuart Adams. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Stuart, du, wo kommst... Wo kommen Sie her, Adams? Unwichtig. Jedenfalls habe ich diesen Murray nicht ermordet. Er war schon tot, als ich in die Hütte kam. Das heißt, ein Toter lag in der dunklen Hütte und ich nehme an, dass es Murray war. Ich rannte weg, weil ich mich blutig gemacht hatte und fürchtete, dass Verdacht auf mich fällt. Kaum war ich weg, ging die Hütte in Flammen auf. Selbst wenn wir dieser Erzählung glauben... Wer könnte denn dann Murray umgebracht haben? Es war doch niemand da. Ich war da. In der Wohnung, ja. Der von Murray nach Plan bestellte Zeuge. Als ich kam, ging gerade jemand weg. So ein Versicherungsvertreter. Bilby. Ach, Bilby. Er hat einen Tag vorher in der Firma gekündigt, weil er eine Weltreise als Reisebegleiter machen wollte. Er hat diese Reise nie angetreten und ist seitdem verschwunden. Na, vielleicht hat er Murray erledigt. Oder Murray ihn. Vorausgesetzt, dass Stuart Adams die Wahrheit sagt. Was geschah wirklich? Während Morrison neue Kombinationen anstellt, klingelt das Telefon. Stuart, der befürchtet, dass seine Anwesenheit verraten werden könnte, flieht. Und am Telefon meldet sich... Ja? Bilby ist am Apparat. Er möchte Sie sprechen. Bilby. Der verschwundene Versicherungsvertreter. Damit schloss das letzte Kapitel. Inzwischen hat die Polizei Adams natürlich ausfindig machen können und verhaftet. Aber obwohl er ihn seit einem Monat fast täglich verhört, bringt der mit dem Fall betraute Inspektor Brown nichts Neues aus ihm heraus. Sagen Sie, Adams, warum sind Sie damals eigentlich davongerannt, als das Telefon klingelte? Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht ruft die Polizei an. Ich war ein Idiot. Ich will Ihnen nicht widersprechen. Ich war schon ein Idiot, als ich das erste Mal abhaute, damals noch, als Sie Mary umgebracht hatten? Das war nicht ich. Bis jetzt haben Sie leider noch kein Indiz entkräften können. Im Gegenteil, Sie haben durch Ihre zweite Flucht den Verdacht auf sich bestärkt. Finden Sie das nicht selbst? Ich habe schon gesagt, dass ich ein Idiot war. Ja, so kommen wir leider nicht weiter, Adams. Aber bitte, wie Sie wollen. Die Anklage gegen Sie wird auch ohne Ihr Geständnis erhoben. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die Geschworenen nicht leichtgläubiger sind als ich. Überlegen Sie sich eine bessere Geschichte bis dahin. Wachtmeister? Herr Inspektor? Bringen Sie Adams in die Zelle zurück und führen Sie Morrison herein, der draußen wartet. Es reicht, Herr Inspektor. Sie möchten reinkommen, Mr. Morrison. Danke. Oh, guten Tag, Mr. Adams. Ja. Hinter mich nicht mehr? Oder ist er immer so schweigsam? Er hat nur eine Platte. Tag, Mr. Morrison. Tag, Inspektor. Was Neues? Eben nicht. Na, mir ist egal. Jetzt soll der Staatsanwalt Anklage erheben. Ja, aber sind Sie denn sicher, dass Stewart der Täter war? Wir werden sonst. Ja, das frage ich mich nun seit 3 Monaten, nicht? Und kommen auch nicht weiter. Kaum. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendetwas faul ist in dieser Sache. Irgendetwas. Vielleicht können Sie sich als Detektiv der Versicherung Gefühl leisten. Als Beamter muss ich nach Tatsachen gehen. Ja, aber Inspektor Price glaubt nun inzwischen Inspector auch... Inspektor Price ist pensioniert und kann sich auch Gefühle erlauben. Wann kommt eigentlich Frau Murray von ihrer Reise zurück? Heute. Ich will dann zu ihr fahren. Na, die wird sich aber freuen, wenn Sie der erste Mensch sind, der Sie hier begrüßt. Ich bin nicht der Erste. Sandra Williams ist zum Flugplatz gefahren, um Sie abzuholen. Aha, der gute Detektiv weiß alles. Zufall. Inspektor, nur eine Frage noch. Wie lange, meinen Sie, wird es dauern, bis der Prozess gegen Adams beginnt? Das kann auch gut 3 Wochen dauern. Ja. Ja, danke. Ich hoffe, das genügt mir. Wiedersehen, Inspektor. Viel Erfolg, Morrison. Und sagen Sie Ihrer Versicherung, bei ihr werde ich mich nie versichern lassen. Wieso nicht? Sie hat mir zu gründliche Detektive. Das Mädchen hat Feuer gemacht. Ich habe schon gedacht, ich werde als erstes erfrieren, wenn ich zurückkomme. Ach, was ist schon dabei? Ich würde gern erfrieren. Na, aber man schläft ein und spürt da nichts mehr aus. Schluss. Also komm, jetzt setz dich erstmal hin und trink etwas. Vielleicht wird er dann wohl. Ja, vielleicht. Hier, danke. Bitte. Es stört dich doch nicht, wenn ich einen Whisky nehme. Ach, mich stört gar nichts mehr. Erzähl mir lieber, wie es in Paris war. Gibt's dort tolle Männer? Ich war ja schließlich nicht wegen der Männer drüben. Ich wollte mich nur von all dem hier, von Anwälten und Detektiven und Polizei erholen. Einmal nichts mehr davon sehen und hören. Für ein Vierteljahr. Kannst du das verstehen? Nein, ich finde Detektive immer so herrlich aufregend. Ja, wenn man sie nicht gegen sich hat, vielleicht. Und was tust du jetzt? Ich werde endgültig Schluss machen hier. Das Haus verkaufen und alles auflösen. Ja, und dann? Reisen. Wieder nach Paris? Ja, auch. Überall hin. Rom, Nordafrika, Amerika. Du, in Südamerika muss es fantastische Männer geben. Ja, ich habe in meinem Film gesehen, wie hieß er doch gleich wieder? Warte mal, Schungel? Ja, ich weiß nicht mehr. Also, da ritt jedenfalls ein Mann 3 Tage durch den Urwald, nur um einen Kuss von einer Frau zu bekommen. Dennis hat das nie gemacht. Er hat ja hier auch schließlich keinen Urwald, nicht? Sag mal, warum bist du eigentlich mit ihm verzankt? Ach, ich weiß nicht mehr, womit es anfing. Ach ja, doch, ich weiß wieder. Meine Frisur hat ihm nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, sein Rasierwasser gefällt mir schon lange nicht und so weiter. Und ach, du weißt doch, wie das ist. Dann gibt ein Wort das andere, wie es dann so geht. Leider nicht, aber Das sind natürlich schwerwiegende Gründe für einen Streit. Wirklich. Na, die kommen dann erst, wenn man so richtig im Schreien ist. Also zum Schluss habe ich jedenfalls gesagt, er sei kein Mann, nicht einmal ein Waschlappen, sondern etwas, wofür es gar kein Wort gibt. Aha. Und dann habe ich meinen Ring genommen und ihm vor die Füße geknallt und gesagt, hier hast du dein Blech zurück. Na, war das nicht ein bisschen hart? Wieso? Das habe ich bei den anderen immer gemacht, wenn ich wollte, dass sie weich werden. Also die Versöhnung ist doch dann immer so schön. Ja und? Denn es wurde nicht weich? Na eben nicht. Er hat den Ring aufgehoben und ist gegangen. Einfach gegangen. Ohne ein einziges Wort. Ach, er ist ja so gemein. Wann war das denn? Vor 3 Tagen. Ach, Dennis wird schon wiederkommen und sich entschuldigen. Nein. Männer entschuldigen sich nur, wenn sie im Recht sind. Es ist aus. Völlig aus. Wer mag denn das sein? Soll ich aufmachen? Vielleicht will sich Dennis versöhnen. Nein, nein, lass nur. Ich gehe schon. Oh. Guten Tag, liebe Frau. Gut zurückgekommen? Guten Tag, Herr Morrison. Ist das alles, was Sie fragen wollten? Ich fürchte, nein. Darf ich reinkommen? Bitte. Oh, Herr Morrison, kommen Sie rein. Ich habe Sie so lange nicht mehr gesehen. Guten Tag, Frau Williams. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Was zu trinken? Na, danke, nein. Ich bleibe nicht lange. Glauben Sie, dass ich das bedauerlich finde? Nein. Ich bin es gewohnt, dass man es nur bedauerlich findet, wenn ich auftauche und höchst erfreulich, wenn ich wieder gehe. Könnten wir nicht zur Sache kommen? Was haben Sie mir zu sagen? Ja, meine Gesellschaft schuldet Ihnen 50.000 Pfund. 50.000? Um Himmels Willen. Sag mal, kriegt man das immer, wenn der Mann ermordet wird? Nein. Wie lange wird mir das Geld noch vorenthalten? Ich habe allmählich keine Lust mehr, mich herumzustreiten. Meine Anwälte werden Ihre Gesellschaft jetzt verklagen. Ja, das wird gar nicht mehr nötig sein, Frau. Ach was? Auf einmal? Nicht auf einmal, gnädige Frau, aber solange ich noch Zweifel hatte, war es meine Pflicht, die Auszahlung zu stoppen. Aber das ist jetzt anders. Das heißt das, dass ich das Geld jetzt bekomme? Ja, es ist alles in die Wege geleitet. Warum dauert so etwas eigentlich so lange? Weil sich Herr Morrison in den Kopf gesetzt hatte, zu beweisen, dass nicht Stuart Adams meinen Mann umgebracht hat, sondern umgekehrt. Was umgekehrt? Er meinte, James hat Adams ermordet. James hat Adams? Oh, aber dann könnt ihr doch gar nicht mehr leben. Ja, ganz richtig. Sie haben Eignung zum Detektiv, Frau Williams. Ach, wirklich? Würden Sie mich zur Gehilfe nehmen? Ich werde es mir überlegen. Wann beginnt der Prozess gegen Adams? Ich weiß es nicht. Spielt für mich auch keine Rolle. Und die Gesellschaft zahlt doch, bevor Adams überführt ist? Warum nicht? Behördlicherseits ist Ihr Mann tot. Und das genügt. Warum betonen Sie dabei, dass es behördlicherseits so? Oh Gott. Sind Sie anderer Meinung? Ja, allerdings. Aber Sie haben doch vorhin gesagt, Sie hätten Ihre Ansicht geändert oder so ähnlich. Stimmt. Meiner Ansicht nach war Adams der Ermordete, aber das war falsch. Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht, wer der Ermordete ist. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Darf ich noch einen trinken? Ja, bitte, schenk dir selbst ein. Sagen Sie, Morrison, was wollen Sie damit sagen? Dass ich nicht glaube, dass Adams ihren Mann umgebracht hat. Ich bin immer noch der Meinung, es war eine sorgfältig arrangierte Sache. Ach. Ja, ich behaupte natürlich nicht, dass Sie irgendetwas davon gewusst haben. Das möchte ich Ihnen noch nicht raten. Obwohl, Ihre ganze Theorie wäre dann sinnlos, denn ich bekomme doch das Geld. Da Sie bezugsberechtigt sind, ja. Wenn also irgendetwas arrangiert war und ich, wie Sie ganz richtig sagen, nichts davon wusste, wer hat denn dann einen Vorteil? Von den Arrangeuren, meine ich. Ja, das verstehe ich auch nicht. Sie glauben also etwas, was Sie nicht verstehen? Vielleicht, ja. Och, das gibt es. Ich muss Ihnen da mal was erzählen. Ich habe vor ungefähr 3 Jahren einen Mann gekannt, der wusste nicht mehr, dass er verheiratet war. Ja, das hat er hinterher vor Gericht gesagt. Und dann kam der... Wenn das Dennis ist, gehe ich nicht hin. Er kann seine Versöhnung behalten. Ich werde jetzt Gehilfin von Herrn Morrison. Moment, also das habe ich nicht gesagt. Ich möchte... Ja, wollen Sie nicht rangehen, gnädige Frau? Nein. Wahrscheinlich ist das wieder irgendein Reporter. Ich habe die Fragerei einfach satt. Soll ich vielleicht doch? Ich kann ja meine Stimme verstellen. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann könnte ja ich... Bitte? Danke. Hallo? Wer ist dort? Hallo? Jim Morrison? Eingängt. Wer war es denn? Das weiß ich nicht. Darf ich mal Ihr Telefon benutzen, Frau? Bitte. Hallo, Amt. Kann man feststellen, von wo der Anruf eben kam? Anschluss Murray 34561. Ach so. Sie dürfen das nicht sagen. Es war kein Ferngespräch. Ah, ja. Ja. Danke. Ja. Wer könnte das gewesen sein, Nelefrau? Woher soll ich das wissen? Es war ein Mann. Er sagte, hallo, ist jemand da? Und als er meine Stimme hörte, legte er auf. Wer könnte Sie anrufen? Also ich finde, das geht etwas zu weit. Es gibt einige Männer, die mich gelegentlich anrufen, aber was geht Sie das an? Ja, sie hat keine ansteckende Krankheit, ist volljährig und frei. Ganz richtig, aber warum legt der Betreffende auf, wenn er meine Stimme hört? Ich würde auch auflegen, wenn ich Ihre Stimme höre. Ich nicht. Ja, so könnte es gewesen sein. Haben Sie wieder eine neue Kombination? Allerdings. Und ich glaube, ich weiß auch, wer angerufen hat. Na, großartig. Und wer war's? Das kommt noch. Ich weiß jetzt, dass Adams unschuldig ist. Ach, durch einen Satz am Telefon. Ob das der Polizei und dem Staatsanwalt genügt? Die Indizien gegen Adams sind so hervorragend vollständig, dass ich sicher bin, sie sind sorgfältig konstruiert. Ach, sie werden langweilig. Nur bin ich jetzt fest überzeugt, dass der Konstrukteur selbst das Opfer wurde. Stimmt das, Gnädige Frau? Ich verstehe Sie nicht. Ihr Mann hat das alles aufgebaut und durchdacht. Er wollte Adams umlegen und hat alles berechnet. Nur nicht, dass er vorher umgelegt werden könnte. Ach, ja, natürlich bleibt der Verdacht auf dem, für den er konstruiert war, auf Adams. Eine geniale Idee. Wer war alles am Abend hier, als es passierte? Bilby? Bill Price? Bill Price. Warum sagen Sie denn nicht gleich, ich habe James umgebracht? Sie deuten es doch sowieso die ganze Zeit an. Rufen Sie doch endlich die Polizei und lassen Sie mich verhaften. Oder soll ich Ihnen den Anruf auch noch abnehmen? Ich bin wirklich neugierig, was Inspektor Brown dazu sagt, zu diesen Theorien des alten Morrison. Er wird sagen, dass Ihr Alibi für den fraglichen Abend überprüft worden ist und unantastbar ist. Lee, ist das dein Ernst? Hast du etwa die... Aber beruhigen Sie sich doch. Sie hat sicher nicht. Darf ich noch mal telefonieren, Eva? Na bitte. Danke. Sie sind ja hier sowieso fast zu Hause. Bill Price hat doch die Nummer 276, nicht wahr? Ja. Hallo, hier ist Morrison. Tag, Price. Ja, ich bin hier bei Frau Murray. Können Sie mir einen Gefallen tun? Bei Ihnen in der Nähe wohnt doch dieser Bilby, ja? Ja, bei seiner Tante oder so. Könnten Sie mal sehen, ob er zu Hause ist und wenn ja, mit ihm hierher kommen? Ja, das sage ich Ihnen später. Dankeschön. So, das wäre das. Sie kennen doch Herrn Bilby, gnädige Frau. Ja, natürlich. Ich habe ihn damals kennengelernt, dass er James versichert hat. Mm-hmm. Er kommt jetzt hierher. Wahrscheinlich. Ich nehme an, er ist zu Hause. Sollte das eine Frage sein? Oh nein, nicht direkt. Es sei denn, Sie wissen eine Antwort drauf. Ich habe ja nicht einmal gewusst, dass dieser Bilby hier wohnt. Das stört Sie doch nicht, dass er jetzt kommt. Würde es Sie stören, wenn mich das stört? Oh nein, im Gegenteil. Also. Aber für den Fall, dass wir hier stören, wir gehen spazieren. Komm, Sandra. Jetzt? Lee, gerade wo es interessant wird. Na, dann gehe ich eben allein. Nein, ich komme schon mit, so war es ja nicht gemeint. Ja, warum wollen Sie denn unbedingt gehen, Eva? Damit Sie einen Grund haben, etwas dahinter zu finden. Falls Sie aber später jemanden brauchen, den Sie belästigen wollen, ich bin jetzt die ganze Woche hier. Außer Montag, da bin ich bei meiner Mutter und da gibt's auch kein Telefon. Gott sei Dank. Hier ist dein Mantel. Danke. Und gute Unterhaltung mit diesem Herrn Bilby. Danke. Ich möchte ihn eigentlich nur fragen, warum er vorhin angerufen hat und warum er aufgelegt hat, als er meine Stimme hörte. Da sind wir. Kommen Sie rein, Herr. Herr Bilby war zu Hause. Tag auch, Morrison. Das ist eine Kälte. Pfui, Teufel. Tag, Price. Guten Tag, Herr Bilby. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Sind Sie enttäuscht, dass Lee Murray nicht hier ist? Nein, nicht direkt. Wieso auch? Sie wollte mich doch sprechen. Jedenfalls sagte das der Inspektor zu mir. Hab ich. Ich nehme jetzt einen Whisky. Lee hätte bestimmt nichts dagegen. Lassen Sie nur, Morrison. Ich kenne mich ja besser aus als Sie. Also... Was wollen Sie von mir? Ich will wissen, warum Sie vorhin hier angerufen haben. Ich? Hier? Wie kommen Sie denn darauf? Weil ich Ihre Stimme erkannt habe. Ausgeschlossen, ich habe nicht angerufen. Sie haben angerufen und gleich wieder eingehängt, als ich mich meldete, oder? Na, Sie irren, ich habe ja gar kein Telefon zu Hause. Ich meine, wo ich wohne, bei meiner Tante. Naja, na, das wäre ja kein Grund. 50 Meter vom Haus Ihrer Tante ist eine Telefonzelle. Naja, möglich, das weiß ich nicht. Aber warum sollte ich Mrs. Murray anrufen? Das möchte ich eben gerne wissen. Sie irren sich ganz sicher. Nein. Also warum? Was? Warum? Warum Sie angerufen haben, das ist das doch nicht, oder? Ich habe nicht. Ach, Sie haben nicht. Ja, und wenn? Ich kann doch anrufen, wen ich will. Dafür ist das Telefon ja da, oder? Na, da hat er recht, Mosen. Also Prost. Ich will ja nur wissen, warum Sie ausgerechnet heute, am Tag Ihrer Rückkehr nach England, Frau Murray anrufen. Ich sagte doch schon, ich habe nicht. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Mosen? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Woher nehmen Sie sich überhaupt das Recht, mich auszufragen? Wenn ich nicht das Recht habe. Die Polizei hat es. Und wenn Sie mir nicht antworten, werde ich eben Inspektor Brown von Ihrem Anruf heute erzählen. Warum? Ich habe mit der Polizei nichts zu tun und überhaupt nichts mit dieser Sache hier. Na, immerhin waren Sie zur Tatzeit am Tatort. Na, darüber bin ich schon verhört worden. Ich bin damals zufällig hier vorbeigekommen. Sonderbarer Zufall, ne? Gar nicht sonderbar. Der Weg von London nach Southampton geht ja nun einmal hier vorbei. Und dass ich nach Southampton wollte, ist unbestreitbar. Schließlich sollte doch dort am nächsten Morgen meine Weltreise beginnen. Sollte, ja, ja, ja. Ging aber nicht. Das heißt, ging ohne Sie. Ja, leider. Aber ich habe jetzt schon tausendmal erzählt, wie das gekommen ist, dass ich mich in meiner Vorfreude zum ersten Mal übrigens in meinem Leben so betrunken habe, dass ich nicht mehr gewusst habe, wo ich bin. Das ist alles überprüft und bestätigt worden. Allerdings. Alles bis auf das, was Sie Vorfreude nennen. Was soll das heißen? Der Grund Ihrer Besäufnis, der könnte auch ein anderer gewesen sein. Ein anderer? Es gibt Leute, die trinken, um ihr Gewissen zu beruhigen. Vor allem Anfänger. Mr. Morrison, Sie glauben noch nicht im Ernst, dass ich... Das ist doch Blödsinn. Ich hätte ja auch gar kein Motiv gehabt. Finden und überhaupt. Sie? Wenn die Polizei von meiner Unschuld überzeugt ist, warum bohren Sie denn da noch immer diesem alten Kram herum? Er hat recht, Morrison. Brown hat die Geschichte sehr gründlich untersucht. Es gab sich nicht der geringste Anhaltspunkt, dass Herr Bilby in die Sache verwickelt war. Der Meinung war ich auch. Bis er heute Abend hier angerufen hat. Was er jetzt übrigens bestreitet, nicht? Na, bestreiten Sie es denn doch immer, Bilby? Also, gut. Aha. Ich war's. Aber das hat doch nichts mit dem Mord zu tun. Oh, Mr. Morrison, ich verstehe Sie ganz gut. Sie haben die Aufgabe zu verhindern, dass die Cosmopolitan-Versicherung an Mrs. Murray 50.000 Pfund bezahlen muss. Es geht um ihre Existenz, um ihre Stellung. Das verstehe ich ganz gut. Ich war ja schließlich auch einmal bei dieser Firma. Naja, was hat das alles mit dem Anruf zu tun? Ja, und genau das würde mich interessieren. Oh, sehr viel. Ich habe geahnt, dass die Cosmopolitan nicht zahlen will. Aber ich kenne auch die schwachen Punkte da in der Firma. Und wollte Mrs. Murray sagen, sie soll mit einer Klage drohen. Dann zahlt nämlich die Gesellschaft. Auf eine Klage kann sie sich nicht einlassen. Das würde doch die Öffentlichkeit erfahren und wäre eine sehr schlechte Reklame für die Firma. Na, habe ich recht oder nicht? Aber was kümmert Sie das alles? Kennen Sie Frau Murray so gut, dass Sie ihr helfen wollen? Na, diese Frage ist typisch für Sie. Ganz typisch. Wie gut müssen Sie denn jemand kennen, bis Sie ihm helfen? Ich helfe überall, wo ich das Gefühl habe, dass ich helfen könnte. Oh, ein guter Mensch. Und schließlich habe ich damals die Police verkauft. Habe Versprechungen gemacht, die Gesellschaft im rosigsten Licht geschildert. Und kaum ist der Versicherungsfall eingetreten, schickt man jemand wie Sie. Man schickt mich nie ohne Grund. Sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich nicht zur Cosmopolitan zurückgegangen, nachdem Ihre Weltreise ins Wasser gefallen war? Zurückgegangen? Die haben mich nicht mehr genommen. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen, haben Sie gesagt. Und was weiß ich noch, was alles. Diese Firmen kümmern sich doch nicht um kleine Leute wie mich. Mhm. Kommt dann Ihr Bestreben, Frau May zu helfen, nicht aus einer Wut gegen die Gesellschaft? Na, die sollen nur blechen, was? Ja, sollen sie auch. Aber sie haben doch nichts davon. Natürlich nicht. Gar nichts? Nein, gar nichts. Weder Prozente noch sonstige Beteiligung. Das wollen Sie doch wissen, oder? Gesagt habe ich das nicht, aber gut. Sie wollten also der Gesellschaft eins auswischen. Ja, sie können es so nennen, meinetwegen. Das ist keineswegs strafbar. Darum habe ich angerufen. Und darum habe ich auch eingehängt, als ich Sie am Telefon erkannte. Erstaunlich finde ich nur, dass Sie mich erkannt haben. Ich habe meine Stimme extra verstellt. Ich habe Ihre Stimme gar nicht erkannt. Was? Ich habe nur geraten. Oh, gratuliere. Das war aber gut geraten. Ja, sehr gut geraten. Na, dann raten Sie mal weiter. Wissen Sie noch mehr über mich? Nein. Ich weiß höchstens etwas für Sie. Ihre Bemühungen waren überflüssig. Frau Murray bekommt morgen das Geld von der Versicherung. Wirklich? Ja. Dann tut es mir leid, dass ich mich eingemischt habe. Kann ich jetzt gehen? Bitte. Herr Price, Sie bleiben doch noch. Ich möchte noch mit Ihnen sprechen. Ja, ich habe Herrn Bilby versprochen, ihn wieder zurückzubringen. Oh, nein, ich kann zu Fuß gehen. Danke, bei danke. Bei der Kälte? Oh, mir graut beim bloßen dran denken. Vom Gehen wird einem warm. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So. Mir ist zum Wärmen lieber ein Whisky. Was wollen Sie denn noch von mir, Morrison? Ich brauche Sie und Ihre Erfahrung. Danke, damit ist es nicht weit her. Ich bin nach wie vor überzeugt, dieser Mord hier war genau geplant, und zwar von Murray. Murray musste aber, wenn er auch den Erfolg einheimsen wollte, seine Frau einweihen. Denn nur sie bekommt das Geld hinterher. Verdammt, ja. Aber nehmen wir mal an, Lee Murray liebt ihren Mann nicht übermäßig und übernimmt den vorbereiteten Plan mit einer winzigen Änderung. Der Tote war wirklich ihr Mann. Was sagen Sie jetzt? Dass ich schwindlig werde, wenn Sie dauernd um mich rumrennen. Setzen Sie sich doch. Frau Murray selbst hat es nicht getan. Erstens hat sie wirklich ein Alibi und zweitens die Art des Mordes. Spricht gegen eine Frau als Täter. Ja, aber das hieße doch... Das heißt, dass sich Lee Murray jemand anvertraut hat, der die Tat für sie ausführt und dafür einen Anteil an der Versicherungssumme bekommt. Na, das wäre ja unglaublich. Allerdings. Aber ich kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nein. Doch, doch. Der wirkliche Mörder kannte den genauen Plan. Er wartet in der Bude, bis Murray kommt, tötet ihn, schraubt die Birne im Gartenhaus heraus, sodass Adams nicht gleich sieht, was los ist. Adams kommt, findet einen Toten, macht sich blutig. In dem Moment kommen sie. Also haut er ab. Halt. Das ist ja völlig unlogisch. Wieso? Warum soll er abhauen? Er ist ja unschuldig. Er hätte viel eher mich rufen können. Ja, das stimmt. Aber was hätte das an der Tatsache geändert? Nichts. Murray wäre tot gewesen, die Versicherungssumme fällig. Dadurch, dass Adams floh, wurde die Sache nur günstiger für den Mörder. Er konnte das vorbereitete Feuer anzünden und damit noch einige Indizien gegen Adams bekommen. Besser konnte es überhaupt nicht klappen. Naja, aber wer soll denn die Tat vollbracht haben? Bilby? Ja, er kommt jedenfalls in Frage. Verdächtig genug ist er jedenfalls. Warum hat er gerade heute angerufen? Gleich nachdem Lee Murray aus Paris zurückkam. Woher hat er das gewusst? Ja, Sie haben recht. Ja. Man müsste... ich muss Brown anrufen, dass man Bilby verhaftet. Nein, noch nicht. Erstens wissen wir nicht sicher, ob er der Mann ist. Und zweitens besteht keine Fluchtgefahr, solange Lee Murray das Geld noch nicht hat. Nee, das hat sie doch morgen. Ja, hat sie nicht. Ich habe das nur so gesagt. Mhm. Test sozusagen. Nein. Ich will, dass der Täter sich stellt. Hier in dieser Wohnung stellt. Ob er Ihnen den Gefallen tut, weiß ich nicht. Wie wollen Sie denn das anstellen? Ja. Mit einer Zeitungsanzeige. Zeitungsanzeige? Ich verstehe kein Wort. Passen Sie auf. Kommenden Montag ist Lee Murray den ganzen Tag bei ihrer Mutter. Hm. Telefonisch unerreichbar. Na ja, und? Am Montag wird hier in der Zeitung eine Verlobungsanzeige stehen. Lee Murray mit einem, was weiß ich, jedenfalls einem französischen Namen, Adresse Paris. Ach, Sie sind verrückt. Das könnte doch nicht machen. Oh ja, natürlich kann ich das. Jeder, der diese Anzeige liest, wird annehmen, Frau Murray hat in Paris irgendjemanden kennengelernt. Und wenn schon, was haben Sie denn davon? Auch Lees Komplize wird diese Anzeige lesen. Er wird sich hintergangen fühlen. Er wird für sein Geld fürchten. Und er wird hier antanzen, um nicht aufzufallen nach Einbruch der Dunkelheit. Hm. Naja, und wenn Sie sich verrechnet haben? Ja, dann habe ich Pech gehabt. Aber es wird schon jemand kommen. Vielleicht James Murray persönlich. James Murray persönlich? Gerade haben Sie doch gesagt, er ist tot. Ja, es ist wahrscheinlich, dass er tot ist, aber nicht unbedingt sicher. Die Leiche war wirklich unkenntlich. Adams hat sie nicht gesehen, weil es zu dunkel war. Theoretisch besteht immer noch die Möglichkeit, dass der erste Plan Murrays klappte. Dass er nur ein anderes Opfer fand als Adams. Also jetzt kenne ich mich wirklich nicht mehr aus. Ich glaube, ich werde alt. Aber nein, keineswegs. Es ist wirklich verwirrend. Ich hoffe, dass der Montag Klarheit bringt, wer wen ermordet hat. Morrison, mir ist nicht wohl bei der Sache. Glauben Sie, mir ist wohl? Bei mir geht's, wenn auch nicht um den Kopf, so doch um meine Stellung. Also mich wundert nur, dass Sie Inspektor Brown dazu gebracht haben, für heute Abend 3 Leute abzustellen. Ja, meine Theorie leuchtet ihm eben ein. Außerdem glaubt er auch nicht mehr an Adams Schuld. Ja, nun, trotzdem lässt er ihn in Untersuchungshaft? Nein. Adams ist gestern entlassen worden. Was? Das ist doch unmöglich. Das wussten Sie gar nicht. Na, wieso denn? Er stand doch unter Mordverdacht. Ich kenne Holly Barrow. Ah, Den Starrechtsanwalt von London? Ja, ein Schulkamerad von mir. Ich habe ihm die Sache erzählt und er hat den Fall übernommen. Aha. Und nichts war leichter für ihn, als den Haftbefehl aufheben zu lassen. Bei den paar Indizien. Das ist seine Spezialität. Ja. Und genau das wollte ich erreichen. Ja, warum? Naja. Auch Adams muss die Möglichkeit haben, heute Abend ins Haus Lee Marys zu kommen. Ja, wenn er die Zeitung liest. Natürlich, warum sollte er nicht? Falls er der Täter war, hätten wir endlich den Beweis. Und das überzeugte eben auch Inspektor Brown. Aha. So. Was wollen Sie denn hier? Ann Daly abholen. Wohnen die denn hier? Seit wann? Seit gestern. Ach. Sie weiß noch nicht, dass Adams frei ist. Und Adams weiß nicht, dass sie hier wohnt. Warum wollen Sie sie jetzt abholen? Wir brauchen sie heute Abend vielleicht. Warten Sie, ich komme sofort wieder. Zehn Uhr. Danke. Ich kann noch zählen. Wie lange soll ich denn hier noch warten? Das weiß ich nicht. Warum haben Sie mich überhaupt hierher gebracht? Ich habe es Ihnen ja gesagt. Sie haben nur gesagt, dass Sie mich als Zeugin brauchen. Wofür und wogegen? Sie werden es bald erfahren. Hoffentlich. Warum machen wir denn kein Licht? Oh, ich kann bald nicht mehr. Glauben Sie, dass er schon draußen steht? Möglich. Wer? Wer steht draußen? Der Mann, der hier im Gartenhaus jemanden umgebracht hat. Der? Der soll draußen sein? Um Himmels Willen, ich habe... Ruhig, ruhig, leise. Price, etwas habe ich Ihnen noch nicht erzählt. Das Dienstmädchen war doch heute den ganzen Tag hier. Ja, und? Ich habe ihr gesagt, wenn tagsüber jemand anrufen sollte und nach Frau Merli fragt, soll sie antworten, die gnädige Frau trifft sich heute mit ihrem Verlobten und kommt erst spät abends zurück. Und hat wer angerufen? Ja, ein Mann. Was war das? Weiß ich nicht. Ist das Dienstmädchen noch im Haus? Nein, seit sieben nicht mehr. Ich glaube, es ist jemand in der Küche. Oh Gott, was wird jetzt? Ruhig jetzt. Hallo? Ist da jemand? Stuart, du! Bleiben Sie stehen, Adams, rühren Sie sich nicht. Erstens habe ich eine Pistole und zweitens stehen im Vorgarten drei Polizisten. Oh, das weiß ich. Ich habe sie gesehen, keine drei, sondern vier. Aber ich habe nichts zu befürchten. Ja, wie sind Sie reingekommen? Durch das Küchenfenster, wie das letzte Mal. Die haben mich nicht gesehen. Und warum sind Sie hergekommen? Weil ich wissen will, was Sie hier mit N wollen. Woher wissen Sie überhaupt, dass die hier ist? Ein großes Grundstück. Nachdem ich endlich die neue Wohnung gefunden hatte, erzählte man mir, dass N heute von Ihnen abgeholt worden war. Und dass Sie in Richtung Küste fuhren. Also habe ich angenommen, dass Sie hier sind. Und als ich mich hier von hinten anschlich... Warte ich auf Ihren Wagen im Gebüsch, Mr. Morrison. Oh, Stuart, du bist frei. Ich kann's noch gar nicht fassen. Ich auch nicht. Ich habe übrigens gehört, ich hätte das Ihnen zu verdanken, Mr. Morrison. Weiß zwar nicht, wie Sie dazu kommen. Na, jedenfalls herzlichen Dank. Gern geschehen. Aber hatten Sie wirklich keinen anderen Grund, hierher zu kommen? Nein, bestimmt nicht. Aber sagen Sie, was wollen Sie hier? Was soll Annie hier? Wir wollen Lee Mary zur Verlobung gratulieren. Hat die sich verlobt? Ja. Seltsame Art zu gratulieren im dunklen Zimmer. Sagen Sie, Adams, Sie haben vorhin gesagt, es seien vier Polizisten draußen. Haben Sie sich da nicht getäuscht? Nein. Drei in Uniform hinten und einer in Zivil vorn gleich bei der Auffahrt. Ist einer in Zivil? Das ist er. Wer? Der Mann, der... Achtung! Ein Auto kommt. Das ist Lee. Ich kenne Ihren Wagen. Wo gehen wir jetzt hin? Die Treppe rauf, schnell. Hinter die Brüstung. Ja, ich verstehe nicht. Was soll denn das Ganze? Fragen Sie nicht. Sie werden erfahren. Schnell! Wer ist da? Ich bin's. Was denn ist du? Na, was soll das? Um diese Zeit. Ich habe dir doch gesagt, Dennis. Du, was hast du denn? Ich möchte dir nur zur Verlobung gratulieren. Zu was? Also bist du verrückt, Dennis? Vielleicht. Aber nicht so verrückt, wie du glaubst. So verrückt, dass mich eine Verlobungsanzeige mit deinem Franzosen nicht stört. Hm? Aber Dennis, wovon sprichst du denn? Ach, tu doch nicht so. Du hast wohl geglaubt, das ginge so einfach. Was? Wenn das Geld da ist, haust du ab zu deinem neuen Scheich. Aber das Geld ist nicht da. Ach was. Sandra hat mir erzählt, sie hat selbst gehört, wie dieser Versicherungskerl gesagt hat, dass du es bekommst. Ja. Und das war vorige Woche. Los, gib mir meine 25.000 Pfund. Dann kannst du dich verloben, mit wem du willst. Aber auf Dennis. Deine angebliche Liebe habe ich sowieso keinen großen Wert gelegt. Dennis, ich hab... Peinlich, was? Aber mit dir verheiratet sein ist zu gefährlich. Vor allem, wenn man sich versichern lässt. Dennis, ich habe doch... Du hast. Hast du mich dazu gebracht, James umzulegen oder nicht? Ja, natürlich. Hast du mir dafür 25.000 Pfund versprochen oder nicht? Nee, aber ja, doch, aber ich habe das Geld noch nicht. Und ich habe mich auch nicht verlobt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Lee, ich bin doch kein Idiot. Los, jetzt her mit dem Geld, oder? Dennis, du leg deinen Revolver weg, bitte. Du lass dir doch erklären. Für Erklärungen ist es zu spät. Oh. Ich zähle bis drei. Und dann knallt's. Oh, Dennis. Den Schuss hört hier kein Mensch. Bleib stehen, verdammt! Und ich werde einen herrlichen Selbstmord daraus machen. Wenn ich schon kein Geld bekomme, du sollst auch nichts davon haben. Oh, Dennis. Ja, wein ruhig. Das rührt mich überhaupt nicht. Weinen kannst du anschließen, so viel du willst. Eins. Zwei. Dennis, aber so hör doch bitte. Und eins ist... Verdammt! Wer hat denn hier das Licht ausgemacht? Ich, wenn Sie gestatten, Dennis Gilmore. Verdammt. Werfen Sie die Pistole weg. Los, sonst kracht's bei mir. So. Jetzt können wir auch wieder Licht machen. Price? Ja? Sind Sie so gut und rufen die Polizisten rein. Mach ich, Morrison. Ich passe einstweilen auf das liebe Paar hier auf. Na? Gratuliere, Gnefa. Sie waren sehr klug. Fast so klug wie der alte Morrison, nicht? Stellen Sie doch diese verdammte Musik ab. Sie hörten? Ein Todesfall wird vorbereitet. Ein Kriminalhörspiel in drei Fortsetzungen von Jack Popplewell. Drittes Kapitel: Gratuliere, gnädige Frau. Es sprachen Versicherungsdetektiv Morrison, Karl Michael Vogler. Lee Murray, Elisabeth Linhardt. Kriminalinspektor Bill Price, Hans Leibelt. Stuart Adams, Jürgen Goslar. Versicherungsagent Mr. Bilby, Peter W. Staub. Der Verleger Dennis Gilmore, Norbert Gastell. Seine Freundin Sandra, Ursula Kube. Ann Daly, Eva Berthold. Inspektor Brown, Reinhold Lenz. Ein Wachtmeister, Hans Eichleiter. Und Horst Tappert als James Murray. Die Ansage sprach Hans Eichleiter, die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Karl Fruchtmann, die Technik hatte Heinz Sommerfeld, die Regieassistenz Heinz Stadler, die Bearbeitung und Regie Walter Netzsch. Und diese Folge lief erstmals am 6. Dezember 1962 im Bayerischen Rundfunk.